Geist total entstellt, misshandelt und geschunden. Der Mörder läuft noch frei herum, doch hat sie diese Drecksau nicht gefunden. Ihr seid krank in euren Köpfen, krank ist euer Rechtssystem, solange die Mörder unsere Kinder rein und die Stadt gehen. Es ist mir so vor, als ob der Missbrauch von Kindern keine Straftat mehr, sondern eine Krankheit, die man heilen kann. Es ist nicht schwer. 2 Jahre in der Anstalt reichen völlig aus. Danach ist er geheilt. Dann schickt man ihn zurück auf deutsche Straßen. Er ist wieder da zum Wollen bereit. Ihr seid krank in euren Köpfen, krank ist euer Rechtssystem, solange die Mörder unserer Kinder rein und die Straße gehen. Ja, all die Wiederholungstäter haben uns gezeigt, ihr habt euch geirrt, mit eurer lächerlichen Art solche Schweine zu bestrafen. Nur den Hass geschürt, hat doch nur eine von euch auch nur ein einziges Mal an die Eltern der Opfer gedacht. Wenn ihr mit eurer verlorenen Moral die Täter zu den Opfern macht. Ihr seid krank in euren Köpfen, krank ist euer Existenz, solange die Mörder unserer Kinder und die Straße gehen. Ihr seid krank in euren Köpfen, krank ist euer Rechtssystem, solange die Mörder unserer Kinder rein und die Straße gehen.